Dieter Kirsch, der Chefredakteur der Internatszeitung Blickpunkt, kam sich mächtig wichtig vor, als er Tarzan und Gabi den Auftrag gab, den Kaufhausdetektiv Werner Hempel zu interviewen. Er hielt diese Aufgabe für so schwierig, dass er Tarzan eine Wette anbot. Er wollte Tarzan 100 Mark zahlen, wenn dieser wider Erwarten doch Erfolg hatte. Entschlossen, die Wette zu gewinnen, kehrten Tarzan und Gabi ins Klassenzimmer zurück, wo Karl und Klößchen warteten. Mich hat Dieters überhebliche Art geärgert, Tarzan. Er weiß ja immer alles besser. Und bloß weil Hempel ihm keine Namen von Ladendieben genannt hat, meint er, wir schaffen es erst recht nicht. Aus demselben Grund habe ich die Herausforderung angenommen, Gabi. Hey, Klößchen, ist dir schlecht? Wieso? Wegen meiner Haltung? Nein, ich entspanne mich. Wovon denn? Du hast doch den ganzen Vormittag geschlafen. Eben, das war ganz schön anstrengend. Was habt ihr beim Chefredakteur getrieben? Wir sollen den Kaufhausdetektiv Hempel interviewen. Er soll uns einige Namen von jugendlichen Kaufhausdieben nennen. Dieter Kirsch meint, das ist unmöglich. Pah. Hempel hat noch nie Namen von erwischten Ladendieben rausgerückt. Wenn alle Stricke reißen, klaue ich im Kaufhaus ein paar Tafeln Schokolade. Ich lasse mich erwischen und ihr habt euren Fall. Ach, Klößchen, der gibt menschlich doch nichts mehr her. Du klaust nicht aus Not, nicht aus Abenteuerlust, nicht aus falsch verstandenem Mut oder aus Wut über die hohen Schokoladenpreise, sondern du klaust aus Verfressenheit und das kann jeder. Da will man sich opfern, heldenhaft opfern und wird nicht mehr als Dieb ernst genommen. Wir machen den Hempel an, indem wir ihn täuschen. Wir lassen ihn glauben, es wäre eine Reportage über ihn, über die verantwortungsvolle Aufgabe eines Kaufhausdetektivs. Was macht er eigentlich? Na, er fängt Diebe. Beziehungsweise er soll verhindern, dass geklaut wird. Komm, wir rufen ihn an. Herr Hempel war sofort bereit, das Interview zu geben. Er verabredete sich mit Tarzan und Gabi für den gleichen Tag ins Café Krümer. Guten Tag, ich suche Herrn Hempel. Wir sind hier mit ihm verabredet. Herr Hempel ist eben nach hinten gegangen. Mit zwei merkwürdigen Burschen. Nach hinten? Ja. Was heißt das? Zur Toilette? Ja, oder zum Telefon. Mit zwei Burschen? Ja. Die sahen irgendwie gefährlich aus. Und bei Herrn Hempels Beruf, da weiß man ja nie. Ich wollte schon nachsehen, aber das schließlich kann ich nicht in die Herrentoilette. Wir werden den Hempel schon finden. Gabi, ich bin gleich wieder da. Du kannst ja schon ein Eis essen, wenn du willst. Oh ja, ist gut. Ich setze mich an den Tisch dort, ja? Bis gleich. Herr Hempel? Das kam aus dem Hof, da stimmt doch was nicht. Das ist Hempel. Die beiden Männer wollen ihn fertig machen. Helft mir doch! Lasst ihn in Ruhe! Zurück! Hau ab, du Wicht! Das ist eine Privatvorstellung. Der will sich einmischen. Ja, ist ja schon gut. Komm, Fritz. Verdammt, ich bin ganz... Ich weiß nicht, was... Mein Kopf... Und mein Verschwindet, aber schnell! Sonst nehme ich euch ganz auseinander. Meine Güte. Den hast du es aber gezeigt. Wer bist du? Ich bin Peter Karsten. Was? Der Reporter der Schülerzeitung? Na, und so ein Kämpfer? Mein Name ist Hempel. Zu Ihnen wollen wir, Herr Hempel. Glauben Sie, dass wir das Interview machen können? Es geht schon wieder. Aber ohne dich wäre ich jetzt wohl Krankenhaus, Ralf. Komm, wir gehen ins Café. Ich brauche jetzt einen Cognac. Weshalb wollten diese beiden Männer Sie verprügeln? Ich habe die Freundin von dem einen beim Diebstahl im Kaufhaus erwischt. Ich verstehe. Wir sitzen an dem Tisch dort. Das ist meine Kollegin Gabi Glockner. Ah, Gabi. Wie nett. Guten Tag, Gabi. Guten Tag. Das ist Herr Hempel. Er ist eben überfallen worden. Ich konnte gerade noch verhindern, dass er zusammengeschlagen wurde. Oh. Zwei Männer waren da. Sie hatten Schlagringe. Das hätte mir ans Leben gehen können. Hertha! Mit einem doppelten Cognac. Herr Hempel hat einen Ladendiebin erwischt und die beiden wollten sich dafür rächen. Ach, deswegen. Würden Sie uns bitte den Namen des Mädchens nennen? Den Namen? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich bin verpflichtet, gerade über minderjährige Diebe Stillschweigen zu bewahren. Na, aber Herr Hempel, bedenken Sie, was ich für Sie riskiert habe. Mit Ihren Schlagringen hätten diese beiden Männer mich schwer verletzen können. Und Sie wollen mir nicht mal eine Information geben? Ich darf nicht. Ach, bitte, Herr Hempel. Wir werden den Namen auf gar keinen Fall veröffentlichen. Warum wollt ihr dann den Namen wissen? Weil wir mit dem jugendlichen Täter sprechen müssen. Ohne ein solches Gespräch wäre unsere ganze Arbeit wertlos. Ja, sicher. Ich darf nicht. Herr Hempel. Also gut. Ich schreibe euch hier ein paar Namen auf. Das tollste Ding ist mir gestern passiert. Mädchen, erst 17 Jahre alt. Tochter eines Industriellen. Sie hat bestimmt einen Namen. Karin Eichberg. Was? Die Karin? Oh, die kenne ich doch. Aus dem Schwimmclub. Was hat Karin Eichberg gestohlen? Das ist ja das Ulkige. 3 Lippenstifte und 5 Garnituren Herrenunterwäsche. Herrenunterwäsche? Ja. Sogar Unterhosen mit langen Beinen. Größe 58. Na, die kann sie bestimmt nicht gebrauchen. Das verstehe ich nicht. Weshalb hat sie das gestohlen? Wahrscheinlich will sie ihre Eltern ärgern. So nach dem Motto, geschieht denen recht, dass ich ein Früchtchen bin. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein. Wegen des einflussreichen Vaters haben wir uns mit einem Hausverbot begnügt. Die Eltern wurden natürlich verständigt. Wir werden uns mit Karin unterhalten, Herr Hempel. Vielen Dank. Wir werden sagen, dass Sie den Namen von einem Zeugen haben, der zufällig beobachtet hat, wie Sie Karin beim Diebstahl ertappt haben. Tarzan und Gabi ließen sich noch weitere Einzelheiten aus dem Leben eines Kaufhausdetektivs schildern. Dann verabschiedeten sie sich und fuhren mit dem Rad in die Bismarckstraße, wo Karin Eichberg wohnte. Ach, Karin besucht die Mädchenschule. Sie hat mir mal gesagt, dass sie sich mit ihrer Stiefmutter nicht besonders versteht. Ist sie denn eklig zu ihr? Ach, nein, ich glaube nicht. Ach, aber Karin himmelt ihren Vater an. Und sie wollte nicht, dass er nach dem Tod ihrer Mutter nochmal heiratet. Also ist sie eifersüchtig? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat sie nur geklaut, um auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht. Karin will ihren Papi für sich alleine. Deshalb ist sie gegen die Stiefmutter. Ah, hier ist es. Hier wohnt Karin. Ein tolles Haus. Oh ja. Wie das von Klößens Eltern. Komm, wir stellen die Räder hier hin. Okay. Ach, übrigens. Karin hat doch ein Schwesterchen. Es ist 7 Monate alt, die kleine Barbara. Und? Ist sie auch auf die eifersüchtig? Nein, im Gegenteil. Für Barbie geht sie durchs Feuer. Ach, da ist Karin. Hallo, Karin! Gabi, wie nett, dass du mich besuchst. Tag, Karin, das ist Tarzan. Tag. Tag, Tarzan, ich habe schon viel von dir gehört. Wir müssen mit dir reden, Karin. Es geht um eine, na sagen wir, delikate Angelegenheit. Gut, aber seid leise. Barbie schläft dort im Kinderwagen. In dem Kinderwagen? Du irrst dich, da ist sie nicht. Aber natürlich ist sie da. Moment. Komisch, da ist sie wirklich nicht. Sie wird im Haus sein, bei Katharina. Ich schau mal eben. Was wir bis jetzt für unsere Reportage haben, reicht noch nicht aus. Ich glaube, wir müssen noch mal mit Hempel reden. Ach, jetzt wart doch erst mal ab, was sich hier ergibt. Wir haben noch nicht mal mit Karin gesprochen und du redest schon davon, dass wir zu wenig wissen. Na, Karin? Barbie ist verschwunden. Wieso? Ist sie nicht bei deiner Stiefmutter? Nein, Katharina hat bis eben geschlafen und sich nicht drum gekümmert. Sie wusste ja, dass ich aufpasse. Seltsam. Kommt mal mit. Na nun, kommt schon. Ja, Tata, wo willst du hin? Ich habe einen Zettel im Kinderwagen gesehen, aber mir nichts dabei gedacht. Mal sehen. Eine Botschaft. Hör zu, hier steht, wir haben ihr Baby gekidnappt. Gegen 1 Million Lösegeld bekommen sie das Kind zurück. Wenn sie nicht zahlen, werden wir die Kleine ins Ausland bringen und an Zigeuner verkaufen. Nein. Um 17.30 Uhr rufen wir bei Ihnen an. Barbie ist entführt worden. Nein, nein, es darf nicht wahr sein. Nicht das. Es konnte nicht den geringsten Zweifel geben. Das Kind war tatsächlich entführt worden. Daher alarmierte die Stiefmutter Karins die Polizei und rief danach ihren Mann an. Währenddessen beobachtete Tarzan eine junge Frau, die sich dem Haus mit einem Kinderwagen näherte. Der Kinderwagen sah demjenigen, aus dem Barbie entführt worden war, zum Verwechseln ähnlich. Ach, du bist wohl Karins Freund. Ich bin Pia Friese. Ich bin die Masseuse von Katharina. Nein, ich bin nicht Karins Freund. Wie ich sehe, haben Sie den gleichen Kinderwagen Frau Eichberg. Ja, ein sehr schönes Modell, nicht? Unsere Babys sind ja fast gleichaltrig. Meine Ludmilla ist nur 2 Wochen älter als Barbie. Ganz süß, Ihre Ludmilla. Ich arbeite als Masseuse, aber eigentlich bin ich Schauspielerin. Hm? Was ist denn hier los? Kommen Sie. Barbie ist entführt worden. Was? Was sagst du da? Aber das kann doch nicht wahr sein. Barbie, wie schrecklich. Im Hause des Industriellen Eichberg herrschte große Aufregung. Tarzan und Gabi dachten mittlerweile nicht mehr daran, weshalb sie überhaupt gekommen waren. Karin machte sich Vorwürfe, weil sie das Baby für einige Minuten aus den Augen gelassen hatte. Und Kommissar Glockner versuchte, einen Anhaltspunkt auf den oder die Täter zu bekommen. Tarzan schilderte ihm noch einmal, wie er den Kinderwagen vorgefunden hatte. Der Zettel lag in dem Wagen und ich habe ihn herausgenommen. Gabi und Karin haben ihn auch angefasst. Also sind Fingerabdrücke von euch dreien drauf, aber nicht vom Täter. Diese Verbrecher. Warum unser Kind, Robert? Weil wir Lösegeld bezahlen können, Katharina. Diesem Gesindel geht es nur ums Geld. Robert, Sie werden doch Barbie nichts antun? Bestimmt nicht. Sie ist ja so klein. Von ihr droht den Kidnappern keine Gefahr. Ein Baby kann der Polizei niemanden beschreiben. Die Täter waren vermutlich Berufsverbrecher. Berufsverbrecher, Herr Kommissar? Dann erlauben Sie mir bitte die Frage, weshalb Sie allein gekommen sind. Wir müssen alles unterlassen, was das Kind gefährden könnte. Ein großes Polizeiaufgebot würde die Verbrecher alarmieren. Und das wäre überhaupt nicht in unserem Sinn. Ja, das sehe ich ein. Können Sie das Lösegeld aufbringen? Kann ich und natürlich werde ich bezahlen. Ach, eine Schande, dass man machtlos ist gegen diese Verbrecher. Und später, wenn ich bezahlt habe und das Kind wieder bei uns ist, wie groß ist dann die Chance, dass die Täter gefasst werden? Versprechen kann ich nichts. Ich wüsste da einen Trick. Wenn der gelingt, fällt das ganze Kidnapping zusammen wie eine Seifenblase. Tatsächlich, Tarzan? Meine Idee ist eine Art Sparmaßnahme. Entschuldigen Sie, Frau Friese, aber ich muss Sie danach fragen. Sind Sie wohlhabend? Ich? Oh, du meine Güte, ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Mhm. Sie könnten also kein Lösegeld aufbringen? Nein, ich habe gar nichts. Das dachte ich mir. Darauf fußt meine Idee. Also, Herr Glockner, ich habe mir Folgendes vorgestellt. Voller Ungeduld und Nervosität wartete man in der Villa Eichberg auf den Anruf des Kindesentführers. Kommissar Glockner hatte einen Lautsprecher ans Telefon angeschlossen, sodass alle im Raum mithören konnten, was der Anrufer sagte. Endlich klingelte das Telefon. Und nun sollte sich zeigen, ob man die Entführer mit Tarzans Trick täuschen konnte. Gehen Sie ran, Herr Eichberg. Und bleiben Sie ganz ruhig. Verhalten Sie sich genauso, wie wir es vereinbart haben. Ja, Herr Kommissar. Eichberg? Sie haben meinen Anruf erwartet. Was? Ach so, Sie sind dieser Kidnapper, wie? Allerdings. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie... Ich muss Sie enttäuschen, mein Bester. Sie haben kräftig daneben gehauen. Sie können erpressen, wen Sie wollen. Mich jedenfalls nicht. Was ist? Haben Sie nicht gelesen, was auf dem Zettel steht? Ich habe alles gelesen und ich bin sehr froh darüber, dass dies alles mit meinem Kind nichts zu tun hat. Frau Friese hat zunächst an einen Scherz geglaubt, als sie den Zettel in ihrem Kinderwagen fand. Frau Friese? Woher sollte diese mittellose Frau wohl 1 Million hernehmen? Wir dachten, ein Scherzbold treibe sein Schabernack mit ihr und haben Ludmilla im Garten versteckt. Erst viel später ging uns auf, dass es sich offenbar um eine Verwechslung handelt und dass die Mitteilung für mich bestimmt ist. Was reden Sie denn da? Sie haben sich vertan, mein Lieber. Sie haben nicht Barbara Eichberg, sondern Ludmilla Friese entführt. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind der dämlichste Kidnapper aller Zeiten. Sie lügen. Ich habe Ihr Kind. Ja, so kann man sich täuschen. Sie haben das falsche Baby. Welches? Ludmilla Friese, ich sagte es doch. Das Töchterchen von Pia Friese, einer jungen, völlig mittellosen Frau. Sie hat ihren Kinderwagen, übrigens das gleiche Modell, das wir haben, im Garten abgestellt. Unsere Barbara befand sich im Haus. Ja, aber ich nehme an, Sie wollen mit Frau Friese reden. Nein. Wie bitte? Nein, ich... Doch. Nein, ich will mit ihr reden. Ich dachte nur, Sie lügen und... Geben Sie mir Pia Friese. Bitte. Bitte geben Sie mir mein Kind zurück. Ja, ich bin die Mutter. Meine Ludmilla. Das Einzige, was ich habe. Mein Kind. Können Sie verstehen? Tun Sie meinem Kind nichts an. Bitte, ich flehe Sie an. Können kein Lösegeld zahlen? Ich besitze nichts. Das heißt, höchstens 1200 Mark kann ich Ihnen zahlen, wenn ich mein Sparbuch kündige. Sie sind doch die Schauspielerin Pia Friese. Oh, Sie kennen mich? Ja, ich bin die Schauspielerin, aber damit verdiene ich zurzeit kein Geld. Ich habe Sie mal gesehen. Bitte. Kleine bitte Theater. Bitte geben Sie mir mein Kind zurück. Die Kleine ist gut versorgt bei uns. Jedenfalls. Also, bitte geben Sie mir mein Kind zurück. Ja, ich sehe ein, dass wir von Ihnen kein Geld bekommen. Bleiben Sie, wo Sie jetzt sind. Ich rufe wieder an. In einer Stunde. Alle harrten aus. Kommissar Glockner rief im Internat an, um den Erzieher vom Dienst zu verständigen, dass Tarzan noch nicht kommen konnte. Würde der Kidnapper tatsächlich auf Tarzans Trick hereinfallen? Würde er Barbie zurückgeben, ohne ein Lösegeld zu verlangen? Eine schier endlose Zeit schien zu vergehen, bis das Telefon erneut klingelte. Das wird er sein. Melden sich, Eichberg. Ja, Eichberg? Geben Sie mir Frau Friese. Gern. Sie steht neben mir. Ja, Pia Friese. Bitte sagen Sie mir, wie geht es, Ludmilla? Ist sie gesund? Weint sie? Hat sie... Na, es ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe die Kleine gefüttert und ihr neue Windeln angelegt. Danke, das ist lieb von Ihnen. Ich rufe Sie morgen wieder an. Dann sage ich Ihnen, wo Sie Ludmilla abholen können. Er hat aufgelegt. Gratuliere, Tarzan. Dein Plan scheint zu gelingen. Das ist ja fabelhaft. Tarzan, du weißt gar nicht, wie sehr ich... Bitte, noch haben wir die kleine Barbara nicht hier. Freuen sich also nicht zu früh, Frau Eichberg. Ja, Sie haben recht. Noch eine ganze Nacht und einen halben Tag. Es wird alles gut werden, Junge. Ich kann jetzt noch nichts sagen. Es muss Barbie wohlbehalten zurück sein. Aber dann, gib mir eine Hand, Junge. Ja, so ist's recht. Das ist nicht mein Verdienst, Herr Eichberg. Sie und Frau Friese waren am Telefon ungeheuer überzeugend. Bitte, kann ich morgen dabei sein, wenn Barbie abgeholt wird? Selbstverständlich, Tarzan. Ich rufe dich im Internat an. Vielen Dank, Herr Glockner. Aber Stillschweigen bewahren. Niemand darf wissen, dass die Entführer das richtige Baby erwischt haben, klar? Klar, Herr Glockner. Aber... Klößchen kann ich's doch sagen, oder? Er kann schweigen wie ein Grab, wenn es drauf ankommt. Kommissar Glockner hatte nichts dagegen einzuwenden, dass Tarzan über den Entführungsfall und dessen Verlauf mit Klößchen sprach. Er wusste, dass ein Geheimnis bei der TKKG-Bande absolut sicher war. Tarzan fand seinen Freund Willi Sauerlich im Adlernest, ihrem gemeinsamen Zimmer. Klößchen hockte auf seinem Bett und knapperte an einer riesigen Tafel Schokolade. Hallo, Klößchen. Na, bist du ja endlich, Tarzan. Du warst nicht in der Arbeitsstunde. Ich musste Mathe allein machen. Jedenfalls habe ich es versucht. Dabei ist es geblieben. Ja, ich mache das ein bisschen nachher. Du schreibst ab, wie immer. Und bis Montag können wir den Kram vergessen. Hat das Interview mit dem Kaufhausdetektiv so lang gedauert? Nein, da war noch was anderes. Geht es nicht mal ohne Willi? Ohne was? Na, ohne deine ewige Schokoladenmast. Nun lass mir doch meine einzige Freude. Ich sag ja auch nichts gegen dein Judo, dein Volleyball, dein blödes Interesse für Mathe, deine ständige Betriebsamkeit, was du sonst noch für Macken hast. Ach so, dann kannst du ja froh sein, dass die Natur dich nur mit einer einzigen Macke bestraft hat. Bin ich auch. Du wolltest noch was erzählen. Nur wenn du aufhörst, Schokolade zu vertilgen. Ach, so neugierig bin ich gar nicht. Auch gut. Ich bin ohnehin zu strengster Geheimhaltung vergattert von Kommissar Glockner. Wie bitte? Was war denn? Ja, isst du mal nur deine Schokolade. Und ob pfundweise. Ha, du wirst mich nicht überlisten. Wahrscheinlich war gar nichts. Hast recht, gar nichts. Es geht zwar um 1 Million Mark Lösegeld, aber... Ach, entschuldige, wie kann ich dich in deinem Genuss stören? Ach, also gut. Ich leg meinen kleinen Nachtisch weg. Zufrieden, du Tierquäler? Du willst also doch wissen, was heute Nachmittag war? Na, sowas. Und ob ich das wissen will? Was war? Los, red schon! Na gut, Löschen. Das war so. Als wir von dem Interview mit dem Detektiv Hempel zu Karin Eichberg fuhren, da... Am nächsten Tag sprachen Tarzan und Klößchen im Adlernest, wo sie sicher sein konnten, dass sie nicht belauscht wurden, noch einmal über den Entführungsfall, wobei Klößchen zwischen einigen Stücken Schokolade immer wieder betonte, dass der Millionär Eichberg eine kräftige Belohnung an Tarzan zahlen müsse. Wenn gleich der Kommissar anruft, kann ich da mitkommen? Ach, da fragst du noch, ist doch selbstverständlich. Du willst dabei sein, wenn die Eichbergs die kleine Barbara in Empfang nehmen, nicht? Das interessiert mich eigentlich weniger. Sondern? Ich habe da eine Vermutung. Als dieser näselnde Kidnapper zum ersten Mal mit Pia Friese telefonierte, sagte er, dass er sie schon einmal auf der Bühne gesehen habe. Ja, und? Also, das hörte sich so an, als ob er ziemlich viel von ihr hält. Ich denke, der Entführer wird das Baby in einem ziemlich belebten Platz aussetzen. Was hat das mit Pia Friese zu tun? Na, das will ich ja gerade sagen. Ich glaube, der Entführer wird in der Nähe bleiben, um zu beobachten, wenn sie ihr Kind abholt. Mann, Dschungelheld, du bist ja helle. Aber woran willst du den Entführer erkennen? Du hast ihn ja noch nie gesehen. Oh doch, habe ich. Das ist mir heute Nacht eingefallen. Was? Was redest du da? Das glaube ich dir nicht. Wo willst du den Kidnapper gesehen haben? Vor der Eichberg-Villa. Als Gabi und ich mit unseren Rädern ankamen, fuhr gerade ein Auto weg. Ich habe eigentlich gar nicht darauf geachtet, aber heute Nacht fiel es mir plötzlich wieder ein. Toll. Und? Was weiter? Ich habe den Fahrer nur von hinten gesehen, aber ich weiß, dass es ein dunkelhaariger Mann war. Damit lässt sich ja enorm was anfangen. Die halbe Menschheit ist männlich und... Unsinn, Klößchen. Ich weiß immerhin, dass ich auf Frauen und auf Männer mit Glatzen oder mit blonden Haaren nicht zu achten brauche. Ich muss noch eine Tafel Schokolade essen. Du hast gerade 2 Stück vertilgt. Na und? Glaubst du, ich kann mit leerem Magen ermitteln? Ach, Klößchen, du wirst doch mal so dick werden, dass du nicht mehr in der Lage bist, dich selbst zu... Hey, Tarzan, Telefon, die Polizei. Es ist soweit. Klößchen, komm. Kommissar Glockner sagte Tarzan, dass der Kidnapper das Baby im Vogelsangpark aussetzen wollte. Dieser Park lag in der Nähe des Internats. Tarzan und Klößchen konnten ihn in wenigen Minuten mit dem Rad erreichen. Sie konnten sogar noch vor der Polizei dort sein. Wir sind doch nicht die Ersten. Die Polizei ist schon da. Lass sie. Wir kümmern uns nicht um sie. Wir wollen den Kidnapper finden. Da drüben am Springbrunnen steht eine Tragetasche. Sie haben Barbie gefunden. Anhalten, Klößchen. Das genügt. Und jetzt? Ich wette mit dir, dass der Kidnapper hier irgendwo ist und darauf wartet, dass Pia Friese kommt. Es traben immer mehr Neugierige zu der Bank. Da, der Streifenwagen hat Pia Friese gebracht. Klößchen, sieh doch mal. Da, hinter dem Busch sitzt jemand. Ein Mann. Er wippt mit den Beinen. Meinst du, dass er das ist? Vielleicht. Alle anderen Parkbesucher drängen sich um die Bank. Nur er bleibt sitzen, das fällt doch auf, oder? Da kommt noch jemand. Sind das die Eichbergs? Ja, ja, das sind Barbys Eltern. Hoppla, der Mann steht auf. Er hat schwarze Haare. Das ist er. Los, komm, wir verfolgen ihn. Hoffentlich steigt er nicht in einen schnellen Schlitten und hängt uns ab. Das werden wir sehen. Er hat ein ziemlich altes Auto. Er fährt uns nicht weg. Hinterher, Tempo. Tatsächlich? Du mit deiner Rennmaschine hast es leicht. Aber ich kann mich halt totstrampeln. Macht nichts. Dabei wird der Magen wieder frei für viele leckere Schokoladentafeln. Ehrlich? Du meinst, wenn ich Rad fahre, kann ich mehr Schokolade essen? Ja, das ist ganz sicher. Sag mal, können wir nicht ein bisschen schneller fahren? Von mir aus kannst du sogar vor den Kidnappern herfahren. Vorausgesetzt, du weißt, wohin er überhaupt will. Der schwarzhaarige Mann fuhr ziemlich weit, sodass es für Klößchen immer anstrengender wurde, ihm und Tarzan zu folgen. Schließlich erreichten sie eine der armseligsten Gegenden der Stadt. Der Verfolgte hielt vor einem verfallenen Haus, stellte den Wagen ab und ging hinein. Endlich. Heute will ich auch nicht fahren. Mann, bin ich kaputt. Du wirst sehen. Das war für mindestens 2 Tafeln Schokolade. Was? 2? Hast du eine Ahnung? Wenigstens 10, wenn nicht gar 20 Tafeln. Und was jetzt? Wir beobachten. Mal sehen, was sich ergibt. Wir müssen wissen, ob der Kerl wirklich hier wohnt und wie er heißt. Oh, gut. Von mir aus. Warten ist immer gut. Da kann man sich wenigstens hinsetzen. Hey, was treibt ihr denn hier? Was sucht ihr hier? Unser Glück. Will man nicht, Käs Kleiner? Interessiert dich der Schaudig? Wer? Och, tu doch nicht so, Kleiner. Du schielst doch zu diesem windigen Burschen hinüber, zu diesem Croupier. Croupier? Ein Croupier gibt's hier? Ist ein interessanter Beruf, aber ich wusste gar nicht, dass wir in der Stadt eine Spielbank haben. Nicht hier, aber in Bad Zuckerhausen. Dort arbeitet er doch. In seinem piekfeinen Smoking. Das ist eine Mark für mich. Wozu? Ach komm schon, Junge, rück damit raus. Meine Rente reicht nicht. Wird mich wohl verhungern lassen, was? Hey, schau dich. Komm aus dem Haus. Vorsicht, passt auf, dass er euch nicht sieht. Zu mir ins Haus. Schnell. Danke. Hier sind 2 Mark. Was wollt ihr denn von ihm? Er hat vermutlich ein geparktes Auto angefahren. Wir müssen das klären. Oh, sieht ihm ähnlich. So, er ist weg. Ihr könnt gehen. Sonst kostet das noch 2 Mark. Wir gehen schon, danke. Das stand ganz schön nach Schnaps bei der Alten. Puh. Endlich wieder frische Luft. Hey, wo willst du hin, Dschungelboy? Komm mal mit. Bist du an den Ascheimern von diesem Schaudig? Das sieht nach Windeln. Nach benutzten Windeln aus. Mann, was willst du mit Windeln? Aus dem Alter solltest du eigentlich raus sein. Oh Gott, Klößchen. Windeln braucht man für Babys. Und Barbie ist ein Baby. Aber das alles beweist natürlich noch lange nicht, dass Barbie auch hier war. Komm, wir fahren zurück. Zu den Eichbergs? Da ist doch bestimmt was los. Du meinst, es gibt was zu futtern? Zu futtern? Also, ehrlich, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Also, wie kommst du auf sowas? Oh, Klößchen. Bei der kleinen Feier in der Villa Eichberg versprach Herr Eichberg, Tarzan für seine List mit der er Barbie befreit hatte, eine Belohnung von 10.000 Mark. Tarzan sollte später mit dem Geld sein Studium finanzieren. Tarzan nahm es an. Immerhin hatte Herr Eichberg 1 Million Mark gespart. An diesem Abend beschlossen Tarzan und Karl, dem Haus einen Besuch abzustatten, in dem Schaudig wohnte. Klößchen konnte sie nicht begleiten. Er hatte so viel gegessen, dass er sich nicht mehr rühren konnte. Hier ist es, Karl. Willst du wirklich einsteigen, Tarzan? Klar, aber nur, wenn diese Prachtvilla irgendwo offen ist. Komm. Mann, wohl ist mir aber nicht dabei. Ach, dachte ich's mir doch. Kellerfenster lässt man gerne offen. Wegen der Durchlüftung. Damit die Räume nicht muffig werden. Also gut, klettern wir da rein. Geht prima, Karl. Ich bin schon unten. Soll ich dir helfen? Danke, nein, es geht. So, ganz schön düster hier. Hier geht's nach oben. Eine Treppe, komm. Psst, da hat was geknackt. Ach, das war nur ein Holzwurm. Der hat sich im Schlaf umgedreht. So, nun wollen wir mal sehen, ob wir was finden. Wonach suchen wir eigentlich? Psst, das Wohnzimmer. Hier ist es. Gut, dass Licht von der Straßenlaterne reinscheint. Sieh mal, eine Trinkflasche für Babys. Mit Schnuller. Sie ist mal benutzt worden, aber noch nicht abgewaschen. Das wäre ein Beweis für Kidnapping. Aber mir genügt das nicht. Du meinst, Schaudig würde behaupten, er trinke selbst aus der Babyflasche, weil er als Säugling zu kurz gekommen ist? Für die Idee wäre der Rechtsanwalt dankbar. Moment, hier ist ein Notizbuch. Mal sehen. Vielleicht war der Kerl dumm genug, etwas aufzuschreiben, was mit der Entführung zusammenhängt. Hier ist schon was. Dick unterstrichen. Josef Reichert, Kohlschäfflerstraße 23, chinesische Vase. Und hier auf der nächsten Seite, E, Bismarckstraße. Ja, ich sehe, aber das hat er durchgestrichen. Das bedeutet ja... Ja, das heißt Eichberg. Das ist in die Hose gegangen und deshalb hat er es ausgestrichen. Genau. Aber was bedeutet Josef Reichert? Vielleicht ein Kunsthändler, dem er die Vase klauen will. Ja. Aber nein, die Kohlschäffelstraße ist eigentlich keine Gegend für Kunsthändler. Trödelläden sind hauptsächlich dort. Mhm. Hey, da liegt ein Telefonbuch. Mal sehen, ob wir dort einen Josef Reichert finden. Na und? Hast du was? Such schon. R. Reichert. Emil. Reichert. Reichert Josef. Na, was ist? Sag schon. Pfandleiher. Josef Reichert ist ein Pfandleiher. Der passt in die Gegend. Aber was hat Schaudig mit ihm vor? Schaudig und sein Komplize. Ich glaube nicht dran, dass er das Baby allein zum Park gebracht hat. Schon möglich. Wir kommen eigentlich nur noch weiter, wenn wir Schaudig beschatten. Nach der Pleite mit der Entführung wird er bald etwas anderes unternehmen. Er braucht Geld. Meinst du? Bestimmt. Den Entführern ist 1 Million entgangen. Was meinst du, wie ihnen das an die Nieren geht? Du hast recht. Und nach so einem Misserfolg sind sie bestimmt nicht in Hochstimmung. Dann stehen uns also noch bewegte Abende bevor. Karl und Tarzan überwachten an diesem Abend das Haus von Max Schaudig. Und als dieser schließlich herauskam und mit dem Wagen davonfuhr, folgten sie ihm bis zu einem kleinen Bungalow am nördlichen Stadtrand. Endlich, er hält an. Und wir auch. Gott sei Dank. Schnell, die Räder zur Seite. Hier in die Büsche. Er ist noch nicht ausgestiegen. Vielleicht will er noch weiterfahren. Ach, bestimmt nicht. Komm, näher ran. Aber leise. Dann sieht er uns doch. Bei der Dunkelheit? Bestimmt nicht. Jetzt steigt er aus. Verflixt, er kommt genau auf uns zu. Schnell in die Büsche. Sehen hat? Nein. Glaube ich nicht. Hallo, was? Da bin ich. Psst. kein Licht und kein Laut. Und vielleicht ist er schon in der Nähe. Hast du deinen Wagen? Der Komplize. Also hast du recht, Tarzan. Schaudig ist nicht alleine. Er hat Boss zu ihm gesagt. Also macht der andere wahrscheinlich die Pläne zu den Verbrechen, die sie begehen. Komm, vielleicht können wir sie belauschen. Ob sie in diesem Haus die chinesische Vase klauen wollen? Ich glaube, dass sie auf jemanden warten, den sie reinlegen wollen. Wer hier wohl wohnt? Psst, da kommt jemand. Geh zum Haus. Ein Einbrecher. Steig dir das Fenster. Los, wir müssen hören, was da passiert. Jetzt. Mensch, Blitzlichter. Wir fotografieren ihn. Hände hoch. Keine Bewegung, Reichert. Oder ich schieße. Nicht los, der Affe. Das ist doch Hempel, der Kaufhausdetektiv. Genau. Los, näher ran. Ja, ich komme ja schon. Haben wir es uns doch gedacht, Reichert. Wir wussten, dass du die chinesische Vase klauen wolltest. Deshalb haben wir sie dir vor die Nase gehalten. Du siehst ganz schön dämlich aus, Reichert. Wir könnten dich der Polizei übergeben. Schau, ich hat schöne Fotos von dir gemacht. Herrliche Beweise. Wie du hier in der Bude stehst, den Glasschneider in der Hand. Aber du kannst die Fotos kaufen. Für 300.000 deutsche Mark. Pass auf, Karl. Jetzt bin ich dran. Viel Glück. Ich hol mir die Waffe. Pass auf, Hempel! Hände hoch! Alle drei! Los an die Wand! Er macht uns alles kaputt! Seien Sie still, Herr Hempel. Ich hätte nicht erwartet, einen Kaufhausdetektiv bei einer solchen Geschichte zu erleben. Und von Ihnen möchte ich wissen, was ist so wichtig und geheimnisvoll an dieser Porzellanvase? Weshalb wollten Sie sie stehlen? Weshalb? Sie ist eine halbe Million wert. Aber Hempel und Schaulich konnten sie nicht verkaufen. Deshalb haben sie mir die Vase schließlich angeboten. Obwohl sie wussten, dass ein Pfandleiher eine so teure und heiße Ware nicht kauft? Reichert ist ein Dieb. Er hat schon oft eingebrochen. Aber die Polizei hat ihn noch nie erwischt. Darum geht es zum Teufel. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir ihn glatt 300.000 aus der Nase gezogen. Oder wir hätten ihn an die Polizei verraten. Ich verstehe. Sie, Herr Reichert, wollten die Vase stehlen, weil Sie genau wissen, wie und wo und zu welchem Preis man so ein Stück verkaufen kann. Aber Herr Hempel und Schaudig haben Sie reingelegt. Karl, sei so nett und ruf die Polizei an. Wird gemacht, Tarzan. Kommissar Glockner wird sich freuen, wenn wir ihm gleich drei Gangster auf einmal abliefern. Vom Kaufhausdetektiv Hempel war nun kein Interview mehr zu erwarten. Da Dieter Kirsch, der Chefredakteur vom Blickpunkt, aber unbedingt einen Artikel für die Internatszeitung haben wollte, beschlossen Gabi und Tarzan, Pia Friese zu interviewen. Als Schauspielerin war sie eine interessante Persönlichkeit, obwohl sie zurzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten konnte und außerdem hatte sie ja eine maßgebliche Rolle bei einem Entführungsfall gespielt, sodass mit einem vielversprechenden Bericht zu rechnen war. Pia war sofort einverstanden. Ihr beiden seid es. Kommt da rein. Ich habe schon auf euch gewartet. Danke sehr. Guten Tag. Also um ehrlich zu sein, das ist mein erstes Interview. Glaubt ihr denn, das interessiert die anderen Schüler auch? Ach, auf jeden Fall. Also hier herein. Macht es euch bequem. Wollt ihr was zu trinken? Danke, für mich nicht. Für mich auch nicht, danke. Wie geht es der kleinen Ludmilla? Ach, prächtig. Hier habe ich drei Alben mit Fotos und Zeitungsausschnitten von meiner Bühnenarbeit. Ich habe alles aufgehoben. Darf ich mal sehen? Und dafür habe ich sie ja bereitgelegt. Wer ist denn der Mann auf diesem Bild hier? Hier? Ja. Oh Gott, erinnere mich nicht an den Kerl. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Wer ist es? Ludmillas Vater und offiziell immer noch mein Mann. Aber ich hoffe, dass ich ihn nie wieder sehe. Moritz Friese ist... Moment, das ist Moritz Friese? Er nennt sich jetzt nicht Friese, sondern Schaudig. Der? Du kennst den Tarzan? Und ob? Das ist der Mann, der die kleine Barbie entführt hat. Wie ich gehört habe, hat die Polizei ihm alles nachweisen können. Der Kidnapper? Ja, der Kidnapper. So weit ist es also mit ihm gekommen. Und ausgerechnet Katharinas Baby hat er entführt, dieser Lump. Selbst kannte er die Eichbergs nicht. Aber durch meine Freundschaft mit Katharina wusste er, was da zu holen ist. Pia, überlegen Sie mal. Als er durch Tarzans Trick dann glaubte, er habe nicht Barbie, sondern Ludmilla entführt, da muss er einen Schock erlitten haben. Einen Schock? Aber ja doch. Er musste doch denken, dass er sein eigenes Kind entführt hat. Und da er ja offiziell noch immer mit ihm verheiratet ist, hätte er auch für das eventuell an ihn zu zahlende Lösegeld gerade stehen müssen. Das ist nicht zu fassen. Ich werde verrückt. Er musste ja glauben, dass er sich selbst erpresst hat.